Wollen Sie damit sagen, dass er trinkt? Rief der Squire. Nein, das nicht, antwortete der Kapitän. Nur, dass er zu vertraulich mit Ihnen ist. Na, was ist denn das Lange und Kurze davon, Kapitän? Fragte der Doktor. Sagen Sie uns, was Sie eigentlich wollen. Nun, dann also, meine Herren, sind Sie entschlossen, diese Fahrt zu unternehmen? Ja, wie Eisen, rief der Squire. Gut. Sie haben mit großer Geduld Dinge von mir angehört, die ich nicht beweisen konnte. Lassen Sie mich bitte Ihnen noch ein paar Worte mehr sagen. Die Leute sind gerade dabei, das Pulver und die Waffen ins Vorderschiff zu bringen. Nun, Sie haben ja einen guten Platz unter der Kajüte. Warum die Waffen und das Pulver nicht dorthin bringen? Das ist der erste Punkt. Dann haben Sie 4 von Ihren eigenen Leuten mitgebracht und wie ich höre, sollen einige von diesen in der Vorderbank schlafen. Warum wollen Sie sie nicht neben der Kajüte schlafen lassen? Das ist der zweite Punkt. Sonst noch etwas? Fragte Herr Trelawney. Nur noch ein einziger, sagte der Kapitän. Es ist schon zu viel geschwatzt worden. Viel zu viel, gab der Doktor zu. Ich will Ihnen sagen, was ich selber gehört habe, fuhr der Kapitän fort. Sie haben eine Karte von einer Insel. Auf dieser Karte befinden sich Kreuze, um die Stellen anzuzeigen, wo Schätze vergraben sind. Und die Insel liegt... Und dann nannte er ganz genau Länge und Breite. Ja, das hab ich niemals einer Menschenseele gesagt, rief der Squire. Die Mannschaft weiß es, Herr, antwortete der Kapitän. Livesey, dann müssen Sie oder Hawkins es gesagt haben, rief der Squire. Es kommt nicht viel darauf an, wer es gewesen ist, antwortete der Doktor, und ich konnte wohl sehen, dass weder er noch der Kapitän großen Wert auf Herrn Trelawneys Beteuerungen legte. Auch ich tat das sicherlich nicht, denn er war wirklich überaus redselig, aber in diesem Falle, glaube ich, sprach er tatsächlich die Wahrheit und hatte wirklich keinem Menschen die Lage der Insel genannt. Nun, meine Herren, fuhr der Kapitän fort, ich weiß nicht, wer diese Karte hat, aber ich mache es ausdrücklich zur Bedingung, dass sie sogar vor mir und Arrow geheim gehalten wird, sonst müsste ich Sie bitten, zurücktreten zu dürfen. Ich verstehe, sagte der Doktor. Sie wünschen, dass wir diese Sachen geheim halten, dass wir aus dem hinteren Teil des Schiffes eine Art Festung machen, die mit den eigenen Leuten meines Freundes bemannt ist und wo alle Waffen und der ganze Pulvervorrat des Schiffes sich befinden. Mit anderen Worten, Sie befürchten eine Meuterei. Herr Doktor, sagte der Kapitän, ich habe nicht die Absicht, Sie zu beleidigen, aber ich erkläre Ihnen, Sie haben kein Recht, mir Worte in den Mund zu legen, die ich nicht gesprochen habe. Kein Kapitän, Herr Doktor, hätte das Recht, überhaupt in See zu gehen, wenn er tatsächliche Gründe hätte, so etwas zu sagen. Von Herrn Arrow glaube ich, dass er ein durchaus ehrlicher Mann ist. Dasselbe gilt von einigen unter der Mannschaft. Vielleicht sind sie sogar alle ehrlich. Das weiß ich nicht. Aber ich bin verantwortlich für die Sicherheit des Schiffes und für das Leben von Mann und Maus an Bord. Ich sehe Dinge vorgehen, die nach meiner Meinung nicht ganz richtig sind. Und ich bitte Sie, gewisse Vorsichtsmaßregeln zu treffen oder mich von meiner Stellung zurücktreten zu lassen. Und das ist alles.